Das Loch im Privatvermögen, das die Anleihe bewirkt, stopft der Staat mit einem gleichziffrigen und gleichwertigen Papiere zu, das noch obendrein ein ewiges Zinsversprechen gewährleistet. War dem Leser des vorherigen wohl bereits beim gewöhnlichen Zinsendienste die Ungeheuerlichkeit aufgegangen, dass für das durch den Gebrauch gar nicht leidende und obendrein für den, der überflüssiges Geld besitzt, wenigst wichtige Ding auf Erden mehr gezahlt werden sollte als für alle übrigen unentbehrlichen Dinge der Welt und noch dazu für ewige Zeiten, so hat hier die Tollhauswirtschaft ihren unübersteigbaren Höhepunkt erreicht. Denn hier wird dem anonym jeweiligen Besitzer des Papiers vom Staate, der das im Umlauf befindliche Geld schuf, für die entliehene Summe ewiger Zins versprochen, ein Aberwitz, wie er irrsinniger und toller wohl nicht ersonnen werden könnte. Es ist hochbedeutsam für die arische Uranlage, dass dieser Zustand Jahrhunderte hindurch dauern konnte, ohne dass ein einziger aufgestanden wäre und in das stumpfe Traumglotzkugelvolk hineingewettert und gewütet hat. Ja, ihr ewig Eingefoppten, merkt denn keiner von euch, welch ungeheuerlicher Blödsinn es ist, dass euer Staat einem Privatmann Geld nimmt, dafür aber geldwertiges Papier plus einem ewiglichen Zinsversprechen hineinschmeißt, statt sich in der Höhe und Menge des erforderlichen Geldwertiges zu schaffen, das er ja durch den neuen, zinsentragenden, wertbeständigen Betrieb völlig gedeckt und reichlichst Waren entsprechend ausgeglichen ist. Und versteht ihr denn keiner, dass das Geld, dies Tauschmittel, in dem Augenblicke vom Staat neu geschaffen werden kann und darf und muss, wo er selber ein neues, einkünftetragendes Unternehmen ins Leben ruft, dieweil das durch die Schaffung des Betriebes neu investierte Geld völlig gedeckt ist, eben durch seinen zinsenschaffenden, geradezu ewigen Wert? Ist nämlich dies neue Staatsunternehmen versichert, dann kann man es klüglich als ewiges Werk mit ewigem Erträgnisse betrachten, sodass wer in diesem Falle von Inflation, das heißt sinnloser Geldvermehrung, faselte, entweder als Trottel oder aber als Gauner, will sagen jüdischer Welteroberer oder dessen Handlanger zu bezeichnen wäre. Wer hier noch schwanken kann, wer nicht, wie von einer Erleuchtung übermannt, seine alten Judenvorurteile ein für allemal fallen lässt, der ist bereits dank tausendjähriger Verwirrung und Verblödung der Geister derartig verstört und fassungslos, dass er nicht mehr das Recht hat, sich als einen Menschen fassenden Geistes und demnach als Arier zu bezeichnen und also immerhin als erbärmlicher Sklavenköter das vom Judentume aufgeschwatzte Welt- und Wirtschaftsbild weiterhin geradezu vertierten Blickes als Seiendes und Gegebenes anglotzen und hinnehmen mag. Wir aber haben mit solchen Jammergesellen nichts weiter zu schaffen und wollen nur mehr Umschau halten, ob denn kein einziger Arier den Aberwitz und Riesenbetrug der Anleihewirtschaft durchschaut hat. Und da ist es denn recht bezeichnend, dass es doch einerseits des heutigen Weltunterganges, andererseits aber des Erscheinens von »Die Geheimnisse der Weisen von Zion« bedurfte, auf das sich ein Arier fand, hier selbst herrlichen Geistes selber zu denken. So ferneliegend, so lästig, so langweilig sind im Grunde alle derartigen finanziellen Erwägungen dem Arier, was immer wieder sich vor Augen zu halten von höchster Wichtigkeit ist, um nicht wirklich dem törichten Glauben zu frönen, dass der Juden schlechthin der Gescheitere, der geistig Bedeutendere jemals gewesen sei. Nein, nur der anders Eingestellte, der Bewegende, der Zahlen- und Geldkundige war es stets, der mit seiner Geldauffassung den sich um all dies nur notgedrungen bekümmernden Arier vergewaltigte. Erwacht dieser aber erst aus dem ihm hypnotisch aufgezwungenen Schlafe, dann wird er den auf den geraubten Schätzen brütenden Drachen töten, ein neuer Siegfried und Geistesheld. Dies Erwachen aber war doch erst möglich, als etliche geistig Regen Folgendes zu lesen bekamen. Die gegenwärtigen Staatsanleihen. Die Weisen von Zion, zweite Auflage, Seite 133.